Der Schneefall wird dichter. Bleich und ohne Longierung der Horizont. Aus dem Gehen ist ein Stapfen geworden. Die Aspiranten wenden die Köpfe. Bewegungsmelder leuchten, springen an. Der Schneefall wird dichter. Bleich und ohne Lancierung der Horizont. An Aluminiumrahmen Lichterketten sagen: Heute will ich nicht mehr sterben, was morgen ist, bleibt unbenannt. Der Raum anhaltender Stille und Bewegung. Der Raum anhaltender Stille und Bewegung. Der Schneefall wird dichter. Bleich und ohne Anziehung der Horizont. Im Zimmer wendet Wärmen. Detoxinierte Analysanten, die auf ihre Spiegelkragen sehen. Der Schneefall wird dichter. Bleich und ohne Lancierung der Horizont. Die Jasporisten wenden die Köpfe, um mit dem Schwarz ihrer Kapuzen zu gehen. Der Raum anhaltender Stille und Bewegung. Der Raum anhaltender Stille und Bewegung.